Die Konferenz in Vaduz. Es war ein sonderbarer Krieg, sofern man ihn überhaupt als Krieg bezeichnen konnte. Denn es gab weder einen Molchstaat noch eine anerkannte Molchregierung, der man offiziell Feindseligkeiten ankündigen könnte. Der erste Staat, der sich im Kriegszustand mit den Salamandern befand, war Großbritannien. Gleich in den ersten Stunden versenkten die Molche fast alle seine Schiffe, die in den Häfen vor Anker lagen. Dagegen konnte man nichts unternehmen. Innerhalb von 6 Wochen büßte Großbritannien 5/6 seiner Gesamttonnage ein. Einige Wochen später trat die Weltstaatenkonferenz zusammen. Sie fand in Vaduz statt, weil es in den Hochalpen keine Molchgefahr gab und weil sich schon zuvor die meisten begüterten und gesellschaftlich wichtigen Leute aus den Küstenländern dorthin zurückgezogen hatten. Die Konferenz trat energisch, wie allgemein anerkannt wurde, an die Lösung aller aktuellen Weltprobleme heran. Zunächst lehnten alle Staaten grundsätzlich die Anerkennung der Molche als selbstständige kriegsführende Macht ab, vor allem deshalb, weil sich dann auch die eigenen Salamander als Angehörige des Molchstaates betrachten könnten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein auf diese Weise anerkannter Molchstaat seine staatliche Souveränität über alle Gewässer und Küsten ausüben möchte, an denen Molche leben. Aus diesem Grund ist es de jure und de facto unmöglich, den Salamandern den Krieg zu erklären oder auf sonst eine Art und Weise internationalen Druck auf sie auszuüben. Jeder Staat hat das Recht, nur gegen die eigenen Molche einzuschreiten. Es ist seine eigene innere Angelegenheit. Daraufhin brachte England den Vorschlag ein, alle Staaten möchten sich wenigstens verpflichten, die Molche nicht mehr mit Waffen und Sprengstoff zu beliefern. Der Vorschlag wurde nach reiflicher Überlegung abgelehnt, vor allem deshalb, weil diese Verpflichtung bereits in der Londoner Konvention enthalten war. Zweitens, weil man keinem Staat verwehren kann, seinen Molchen lediglich für den Eigenbedarf technische Ausrüstung und Waffen zur Verteidigung der eigenen Küsten zu liefern. Drittens sind die Seemächte natürlich an der Erhaltung der guten Beziehung zu den Meeresbewohnern interessiert und halten es deshalb für angebracht, sich aller Maßnahmen zu enthalten, die die Molche als Repressalien auffassen könnten. Nichtsdestoweniger sind alle Staaten bereit, zuzusichern, dass sie Waffen und Sprengstoffe auch an Staaten liefern würden, die von den Salamandern angegriffen werden. In vertraulichen Verhandlungen wurde der kolumbianische Vorschlag angenommen, mit den Molchen wenigstens inoffizielle Gespräche aufzunehmen. Der Chief Salamander sollte eingeladen werden, seine Bevollmächtigten zur Konferenz zu entsenden. Der Vertreter Großbritanniens erhob schärfsten Einspruch dagegen, da er es ablehnte, sich mit Molchen an einen Tisch zu setzen. Schließlich gab er sich jedoch damit zufrieden, in der Zwischenzeit aus gesundheitlichen Gründen ins Engadin zu fahren. In dieser Nacht wurde im Staatscode aller Küstenstaaten der Aufruf gesendet, Seine Exzellenz, der Herr Chief Salamander, möge seine Vertreter benennen und sie nach Vaduz entsenden. Mit größter Hast wurden alle Vorbereitungen für den Empfang der Molche getroffen. In Vaduz wurden die luxuriösesten Badezimmer hergerichtet und ein Sonderzug brachte in Zisternen Meerwasser für die Wannen der Molchdelegation. Pünktlich um 6.25 Uhr lief der Orient-Express im Bahnhof ein. Dem Salonwagen entstiegen auf den roten Teppich 3 hochgewachsene, elegante Herren und hinter ihnen mehrere vollkommene weltmännische Sekretäre mit schweren Aktenkoffern. 2 oder 3 offizielle Persönlichkeiten gingen unsicher auf die 3 Herren zu. Aber da sagte der Erste bereits rasch und mit gedämpfter Stimme: »Wir sind die Molch-Delegation. Ich bin Professor Dr. Van Dort aus Den Haag, Maître Rosso Castelli, Rechtsanwalt aus Paris, Dr. Manuel Carvalho, Rechtsanwalt aus Lissabon.« Daraufhin wurde die lächelnde Molch-Delegation ausgiebig gefilmt und fotografiert. Auch die anwesenden Legationssekretäre zeigten sich befriedigt. Es ist von den Salamandern doch vernünftig und dezent, dass sie Menschen als ihre Vertreter entsandt haben. Mit Menschen kann man eher reden. Und vor allem entfallen gewisse unangenehme gesellschaftliche Schwierigkeiten. Noch in derselben Nacht fand die erste Beratung mit der Molch-Delegation statt. Auf dem Programm stand die Frage, wie der Friede zwischen den Molchen und Großbritannien schnellstens wiederhergestellt werden könnte. Professor Van Dort meldete sich zu Wort. »Es kann kein Zweifel darüber bestehen«, sagte er, »dass die Molche von Großbritannien angegriffen wurden. Das britische Kanonenboot Erebus überfiel auf hoher See das Sendeschiff der Molche. Die britische Admiralität verletzte die friedlichen Handelsbeziehungen mit den Molchen, als sie das Schiff Amon Hotep daran hinderte, die bestellte Ladung Sprengstoff zu löschen. Drittens eröffnete dann die britische Regierung mit ihrem Verbot für jegliche Lieferungen die Blockade der Salamander. Die Molche konnten gegen diese feindseligen Akte keine Beschwerde führen. Weder in Den Haag, weil die Londoner Konvention den Molchen kein Klagerecht einräumt, noch in Genf, weil sie nicht Mitglied des Völkerbunds sind. Es blieb ihnen also nichts anderes übrig, als zur Selbstverteidigung zu schreiten. Trotzdem ist der Chief Salamander bereit, die Kriegsaktionen einzustellen, allerdings nur unter folgenden Voraussetzungen. Erstens, Großbritannien entschuldigt sich bei den Molchen für alle genannte Unbill. Zweitens, es widerruft das Lieferverbot für die Molche. Drittens, als Schadensersatz tritt es unentgeltlich die Punjab-Ebene an die Salamander ab, damit diese dort neue Ufer und Meeresbuchten errichten können. Daraufhin wurde die Sitzung unterbrochen. In der nächsten Zusammenkunft war ein großzügiges internationales Angebot an die Molche Gegenstand der Verhandlungen. Anstelle der unzulässigen Beschädigung alten, dicht besiedelten Festlandes sollten sie neue Küsten und Inseln für sich bauen. In diesem Falle würden ihnen ausgiebige Kredite garantiert. Die neuen Festländer und Inseln würden dann als ihr selbstständiges und souveränes Staatsgebiet anerkannt werden. Dr. Manuel Carvalho, der große Rechtsgelehrte aus Lissabon, sprach seinen Dank für dieses Angebot aus, das er der Regierung der Molche überbringen werde. »Jedes Kind begreift jedoch«, sagte er, »dass der Bau neuen Festlandes weitaus langwieriger und aufwendiger ist als der Abbau des alten. Unsere Klienten brauchen die neuen Küsten und Buchten in kürzester Frist. Es ist eine Frage des Seins oder Nichtseins für sie. Es wäre besser für die Menschheit, das großzügige Angebot des Chief Salamanders anzunehmen, der heute noch bereit ist, die Welt von den Menschen zu kaufen, statt sich ihrer mit Gewalt zu bemächtigen. Unsere Klienten haben ein Verfahren entdeckt, mit dem man das im Meerwasser enthaltene Gold gewinnen kann. Infolgedessen verfügen sie über nahezu unbeschränkte Mittel. Ich bin hier zwar als Vertreter und Rechtsberater der Molche, rief Dr. Carvalho, und ich muss ihre Interessen wahrnehmen, aber ich bin ein Mensch wie Sie, meine Herren, und der Nutzen der Menschen liegt mir nicht minder am Herzen als Ihnen. Deshalb rate ich Ihnen, nein, ich beschwöre Sie, verkaufen kaufen Sie das Festland, solange es noch nicht zu spät ist. In diesem Augenblick betritt der Sekretär der italienischen Delegation den Saal und flüstert dem italienischen Vertreter Graf Tosti etwas ins Ohr. Graf Tosti ruft heiser: »Herr Präsident, ich bitte ums Wort. Gerade kam die Meldung, dass die Molche einen Teil unserer Provinz Venetien in Richtung auf Porto Gruaro vom Meer überfluten ließen.« Schauerliche Stille breitete sich aus. Herr Povondra nimmt alles auf sich. Wie doch die Zeit verfliegt. Wie viele Jahre sind ins Land gezogen, wie viel Wasser den Fluss hinabgeflossen. Ist doch auch unser Herr Povondra nicht mehr Portier im Hause G.H. Bondi. Er ist jetzt, um es einmal so zu sagen, ein ehrwürdiger Greis, der die Früchte seines langen und strebsamen Lebens in der Gestalt einer kleinen Rente in Ruhe genießen kann. Aber wie weit kommt man mit den paar Hunderten bei dieser kriegsmäßigen Teuerung? Ein Glück, dass er ab und zu mal einen Fisch angeln kann. Er sitzt mit der Rute in der Hand im Kahn und schaut zu, wie viel Wasser doch so an einem Tag den Fluss hinabfließt. Wo kommt es nur her? Manchmal beißt ein Weißfisch an, manchmal ist es ein Barsch. Überhaupt sind die Fische jetzt irgendwie zahlreicher geworden, wahrscheinlich, weil die Flüsse heutzutage so viel kürzer geworden sind. So ein Barsch ist gar nicht so schlecht. Lauter Gräten zwar, aber das Fleisch schmeckt nach Mandeln. Und Mutter versteht ihn zuzubereiten. Herr Povondra weiß gar nicht, dass Mutter Povondra unter seinen Barschen meist mit den Zeitungsausschnitten heizt, die er einst sammelte und sortierte. Gewiss, Herr Povondra gab die Sammlerei auf, als er in Rente ging. Dafür legte er sich ein Aquarium zu, wo er neben kleinen Goldkarpfen winzige Teichmolche und Salamander hält. Stundenlang kann er ihnen zuschauen. Na, was kann man machen? Männer müssen immer irgendetwas haben, denkt Mutter Povondra nachsichtig. Immer noch besser, als wenn er in die Wirtschaft gehen und Politik machen würde. Auch der Franzi ist kein Schuljunge mehr. Er ist auch schon ein älterer Herr, der Franzi. Er nimmt auch schon langsam Vernunft an, denkt Herr Povondra. Heute ist Sonntag, da hat er keinen Dienst. Ich nehme ihn in den Kahn und wir fahren rauf zur Spitze der Schützeninsel. Dort beißen die Fische am besten. Und Franzi wird mir erzählen, was in der Zeitung steht. Und dann gehen wir heim auf den Wischerath. Und die Schwiegertochter bringt beide Kinder mit. Herr Povondra gab sich eine Weile der friedvollen Glückseligkeit des Großvaterlebens hin. Mariechen wird nächstes Jahr schon in die Schule kommen, freut er sich. Und der kleine Franzi, der Enkel also, wiegt schon 30 Kilo. Herr Povondra fühlt sich von einem starken, tiefen Gefühl ergriffen, dass alles doch in bester und größter Ordnung ist. Da wartet ja der Sohn schon am Ufer und winkt mit der Hand. Herr Povondra rudert den Kahn zum Ufer. »Dass du schon kommst«, meint er tadelnd. »Und pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst.« »Beißen sie?«, fragt der Sohn. »Wenig«, brummelt der alte Herr. »Wir fahren rauf, oder?« Prag ist leer und ruhig. Die paar Leute, die da und dort am Kai oder über die Brücke spazieren, haben es nicht eilig und schreiten manierlich und würdig dahin. »Also, was steht in der Zeitung?« fragt er väterlich schroff. »Eigentlich nichts, Vater«, sagt der Sohn. »Nur hier lese ich, dass sich die Molche schon bis nach Dresden vorgearbeitet haben.« »Da ist also der Deutsche im Eimer«, stellt der alte Herr fest. »Weißt du, Franzi, diese Deutschen, das war ein recht merkwürdiges Volk. gebildet, aber merkwürdig. Ich kannte einen Deutschen, der war Chauffeur in einer Fabrik. Das war so ein grober Mensch, der Deutsche. Aber den Wagen, den hatte er in Ordnung, das muss man sagen. Sieh also einer an. Deutschland ist auch schon von der Weltkarte verschwunden, überlegte Herr Povondra. Und was für einen Wirbel es früher immer gemacht hat. Das war grauenhaft. Lauter Militär und lauter Krieg, tja. Den Molchen ist nicht einmal ein Deutscher gewachsen. Was hat es da früher für Geschrei gegeben, wenn die Molche ein Land versenkt haben? Und wenn es nur Mesopotamien oder China war, die Zeitungen waren voll davon. Wenn nur nicht alles so teuer wäre. Was die heute nur für den Kaffee verlangen. Sicher, Brasilien ist auch schon in den Wellen verschwunden. In den Läden spürt man es eben, wenn ein Stück Welt untergeht. Herrn Povonras Schwimmer tanzt über die kleinen, krausen Wellen. Was haben die Molche schon alles vom Meer überfluten lassen, erinnert sich der alte Herr. Da war Ägypten und Indien und China, sogar an Russland haben sie sich herangetraut. Und was für ein großes Land war das nur, dieses Russland, wenn man bedenkt, dass das Schwarze Meer jetzt bis zum nördlichen Polarkreis hinaufreicht. Wie viel Wasser das nur ist. Man muss schon zugeben, dass sie uns das Festland ganz schön angeknabbert haben. Ein Glück, dass sie doch recht lang dazu brauchen. Hoffentlich kommt er nicht bis zu uns, sagte Sohn Franzi etwas unerwartet. Sie wissen ja, Vater, wenn man Kinder hat. Wieso zu uns? Stieß der alte Herr etwas gereizt hervor. Du meinst, bis nach Prag? Na, überhaupt zu uns, nach Böhmen, meinte der junge Povondra besorgt. Ich meine, wenn die Molche schon bei Dresden sind. Du neunmal kluger, tadelte Herr Povondra. Wie sollen sie herüberkommen, über unsere Berge? Vielleicht die Elbe entlang und dann weiter die Moldau herauf. Vater Povondra schnaubte ungehalten. Ich bitte dich, die Elbe entlang. Da kämen sie höchstens bis Portmokli und nicht weiter. Dort, mein Lieber, gibt es Felsen. Ich war dort. Nein. Zu uns kommen die Molche nicht. Wir haben es gut. Und der Schweizer ist auch fein heraus. Das ist ein ganz großer Vorteil, dass wir keine Meeresküsten haben, weißt du? Wer heute ein Meer hat, ist ein armer Teufel. Ja, aber wenn das Meer jetzt schon bis nach Dresden reicht? Dort sind die Deutschen, erklärte der alte Herr ablehnend. Das ist ihre Sache. Aber zu uns können die Molche gar nicht, das ist doch klar. Da müssen sie zuerst die Felsen abtragen. Du hast ja keine Ahnung, wie viel Arbeit das wäre. Der junge Povondra seufzte. Wie Sie meinen, Vater. Aber wenn man bedenkt, dass die Biester schon ungefähr ein Fünftel des Festlandes unter Wasser gesetzt haben. Am Meer, du Gipskopf, aber sonst nirgends. Ach, du verstehst nichts von Politik. Die Staaten, die am Meer sind, führen Krieg mit ihnen, wir nicht. Wir sind ein neutraler Staat und deshalb können sie uns nichts. So ist es. Und red nicht ewig, sonst fang ich nichts. Stille herrschte überm Wasser. Die Bäume auf der Schützeninsel warfen bereits lange, feine Schatten über die Moldau. Auf der Brücke klingelte die Straßenbahn, am Kai spazierten Ammen mit Kinderwagen und rechtschaffene sonntägliche Menschen. Aus der Moldau, direkt vor dem Nationaltheater, lugte ein großer schwarzer Kopf hervor und bewegte sich langsam stromaufwärts. »Ist das ein Wels?« fragte Povondra Junior. Der alte Herr ließ die Rute fallen. »Gehen wir heim. Das ist das Ende.« »Was für ein Ende?« Ein Molch. Sie sind also auch schon hier. Gehen wir heim, wiederholte er und legte zerfahren die Angelrute zusammen. Das ist also das Ende. Der junge Povondra sah ihn prüfend an und griff nach den Rudern. Ich bringe sie heim, Vater, sagte er auch irgendwie unsicher und trieb den Kahn mit starken Ruderschlägen zur Insel. Das war ich. Das war ich, flüstert der alte Herr. Damit du es weißt, das ist alles meine Schuld. Wenn ich damals den Kapitän nicht bei Herrn Bondi vorgelassen hätte, dann wäre das alles nicht so gekommen. Es ist doch nichts passiert, Vater, beschwichtigte der junge Povondra. Das verstehst du nicht, keuchte der alte Herr. Das ist doch das Ende, verstehst du? Das Ende der Welt. Jetzt kommt das Meer auch zu uns her, wenn die Molche schon da sind. Das habe ich gemacht. Ich hätte den Kapitän nicht vorlassen sollen, damit die Leute einmal wissen, wer an allem schuld ist. Unsinn, sagte der Sohn rau. So dürfen Sie gar nicht erst denken, Vater. Das haben alle Menschen getan, das haben die Staaten getan, das hat das Kapital getan. Alle wollten recht viele Molche haben, alle wollten daran verdienen. Auch wir haben ihnen Waffen und sonst was geschickt. Wir alle sind schuld. Vater Povondra rührte sich unruhig. Überall war einmal das Meer. Jetzt wird es wieder so sein. Das ist das Ende der Welt, weißt du. Ich hätte den Kapitän nicht anmelden sollen. Irgendetwas sagte mir immer, tu es nicht. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht gibt mir der Kapitän ein Trinkgeld. Und siehst du, er hat mir keins gegeben. So kann man wegen nichts und wieder nichts die ganze Welt vernichten. Ich möchte nur, flüsterte der alte Herr, ich möchte nur, dass es mir die Kinder einmal verzeihen. Der Autor spricht mit sich selbst. Du willst das so lassen? Ließ sich an dieser Stelle die innere Stimme des Autors vernehmen. Ja, was denn? Fragte der Verfasser etwas verunsichert. Du willst Herrn Povondra so sterben lassen? Nun, verteidigte sich der Autor, ich tu das nicht gern, aber schließlich hat Herr Povondra auch schon seine Jahre, sagen wir, er ist schon weit über 70. Und du lässt ihn sich seelisch so quälen? Hör mal, willst du wirklich die ganze Menschheit umkommen lassen? Der Autor verfinsterte sein Gesicht. Frag mich nicht, was ich will. Glaubst du, dass das menschliche Festland meinetwegen in Stücke zerfällt? Glaubst du, dass ich dieses Ende wollte? Das ist einfach die Logik der Ereignisse. Wie kann ich da eingreifen? Ich tat, was ich konnte. Ich habe die Menschen rechtzeitig gewarnt. Dieser X, das war zum Teil ich selbst. Ich habe gepredigt. Gebt den Molchen keine Waffen und Sprengstoffe. Macht Schluss mit dem widerlichen Geschäft mit den Salamandern und so. Du weißt, wie das ausgegangen ist. Alle hatten 1000 völlig richtige wirtschaftliche und politische Einwände, warum das nicht ging. Ich bin kein Politiker. Na, was kann man machen? Die Welt wird wohl versinken und untergehen, aber es wird wenigstens aus allgemein anerkannten politischen und wirtschaftlichen Gründen geschehen. Wenigstens wird es mit Hilfe der Wissenschaft, Technik und der öffentlichen Meinung durchgeführt, mit Aufbietung des gesamten menschlichen Erfindungsgeistes. Keine kosmische Katastrophe, sondern reine Staatsmacht, Wirtschafts- und andere Interessen. Dagegen kommt man nicht an. Die innere Stimme schwieg eine Weile. Und tut dir die Menschheit nicht leid? Himmel, so lass mich doch in Frieden. Ich bitte dich. Wie sollte mir die Menschheit nicht leid tun? Aber am meisten tat sie mir leid, als ich sah, wie sie sich selbst mit aller Gewalt in dieses Verderben gestürzt hat. Man könnte schreien, wenn man so zuschaut. Schreien und die Arme heben. Wie wenn man sieht, dass ein Zug auf das falsche Gleis fährt. Jetzt kann man das nicht mehr aufhalten. Die Molche werden sich weiter vermehren, sie werden die alten Festländer immer mehr zerstückeln. Erinnere dich, wie Wolf Meinert das bewiesen hat. Die Menschen müssen den Molchen Platz machen. Und erst die Salamander werden eine glückliche, einheitliche und homogene Welt schaffen. Könnte man die Molche nicht irgendwie aufhalten? Nein! Sie sind zu zahlreich. Es muss Platz für sie geschaffen werden. Könnte man sie nicht irgendwie aussterben lassen? Vielleicht könnte eine Krankheit über sie kommen oder sie könnten degenerieren. Zu billig, Brüderchen. Warum soll die Natur immer wieder gut machen, was sich die Menschen einbrocken? Nicht einmal du glaubst also, dass sie sich selber zu helfen wissen. Siehst du? Siehst du? Zum Schluss wollt ihr euch wieder darauf verlassen, dass euch jemand oder etwas erlöst. Ich will dir was sagen. Weißt du, wer jetzt noch, da schon ein Fünftel Europas unter Wasser steht, den Molchen Sprengstoffe und Torpedos und Bohrer liefert? Weißt du, wer fieberhaft Tag und Nacht in den Labors arbeitet, um noch wirksamere Maschinen und Mittel zur Zerstörung der Welt zu erfinden? Weißt du, wer den Molchen Geld leiht? Weißt du, wer dieses Ende der Welt, diese neue Sintflut finanziert? Ich weiß. Alle Fabriken, alle Banken, alle Staaten. Na also, wenn nur Molche gegen Menschen stünden, könnte man vielleicht noch etwas tun, aber Menschen gegen Menschen, Menschenskind, das kann man nicht aufhalten. Warte mal, Menschen gegen Menschen, da fällt mir etwas ein. Vielleicht könnten zum Schluss Molche gegen Molche stehen. Nein, das geht nicht. Molche können nicht gegen Molche kämpfen, das wäre wieder die Natur. Die Molche sind doch von der gleichen Art. Die Menschen sind auch von der gleichen Art. Und wie du siehst, stört es sie nicht, die gleiche Art. Und worum kämpfen sie nicht? Nicht einmal mehr um den Platz, wo sie leben könnten, sondern um Macht, Prestige, Einfluss, Ruhm, Märkte und was weiß ich was noch. Und warum sollten die einen mehr Macht als die anderen haben? Sie sind doch alle gleich. Alle sind Molche. Warum sollten sie sich gegenseitig morden? Ich bitte dich. In wessen oder welchem Namen könnten sie miteinander kämpfen? Lass sie nur, irgendwas wird sie schon finden. Schau mal, die einen leben am westlichen Ufer, die anderen am östlichen. Sie könnten im Namen des Westens gegen den Osten kämpfen. Hier hast du europäische Salamander und da unten afrikanische. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn die einen zum Schluss nicht mehr sein möchten als die anderen. Die Salamander sind zivilisiert wie wir. Mensch. Die werden um machtbedingte, wirtschaftliche, rechtliche, kulturelle oder sonstige Argumente nicht verlegen sein. Und sie haben Waffen. Vergiss nicht, wie sagenhaft sie ausgerüstet sind. Ja, ich sehe sie vor mir. Also gut, da ist der Atlantische Ozean mit dem Mittelmeer und der Nordsee. Da ist Europa, da Amerika. Da befindet sich also die Wiege der Kultur und der modernen Zivilisation. Hier irgendwo ist das alte Atlantis untergegangen. Ja, und jetzt versenken hier die Molche das neue Atlantis. Eben. Und hier ist der stille und der indische Ozean. Der alte, geheimnisvolle Orient. Mensch. Die Wiege der Menschheit, wie man sagt. Hier irgendwo östlich von Afrika ist das mythische Lemurien versunken. Da ist Sumatra. Und ein Stückchen westlich davon, die kleine Insel Tanamasa, die Wiege der Molche. Ja, und dort regiert der King Salamander. das geistige Oberhaupt der Salamander. Hier gibt es noch die Tapperboys des Kapitäns Fantoch, die urtümlichen, halbwilden, pazifischen Molche. Einfach ihr Orient, weißt du? Die ganze Region heißt jetzt Lemurien, während das andere Gebiet, das zivilisierte, europäisierte und amerikanisierte, das moderne und technisch fortgeschrittene Atlantis ist. Dort ist jetzt der Chief Salamander Diktator, der große Eroberer und Zerstörer des Festlands. Eine kolossale Persönlichkeit, mein Lieber. Also hier ist Atlantis und hier Lemurien. Im Laufe der Zeit dringen die Atlantier durch den ehemaligen Suezkanal in den Indischen Ozean vor. Ja, natürlich. Ja, der klassische Weg nach dem Osten. Richtig. Demgegenüber drängen die lemurischen Molche um das Kap der guten Hoffnung zur Westküste des ehemaligen Afrika. Sie behaupten nämlich, dass ganz Afrika zu Lemurien gehört. Ja, natürlich. Die Parole lautet: Lemurien den Lemuriern, Fremde raus und so. Zwischen den Atlantiern und den Lemuriern beginnt sich eine Kluft des Misstrauens und der Erzfeindschaft aufzutun, einer Feindschaft auf Leben und Tod. Folglich werden sie zu Nationen. Ja, die Atlantier verachten die Lemurier und nennen sie dreckige Wilde. Die Lemurier hassen die atlantischen Molche fanatisch und sehen in ihnen Imperialisten, westliche Teufel und Verunglimpfer des alten reinen Urmolchtums. Der Chief Salamander verlangt Konzessionen an den lemurischen Küsten, angeblich im Interesse des Exports und der Zivilisation. Der ehrwürdige Greis King Salamander muss, wenn auch ungern, nachgeben. Er ist nämlich schwächer gerüstet. In der Tigrisbucht, unweit des einstigen Bagdad, kracht es dann. Die einheimischen Lemuren überfallen die atlantische Konzession und töten zwei atlantische Offiziere, vorgeblich wegen einer nationalen Beleidigung. Infolgedessen kommt es zum Krieg. Natürlich, natürlich. Ja, es kommt zum Weltkrieg der Molche gegen Molche. Im Namen der Kultur und des Rechts. Und im Namen des echten Molchtums. Im Namen des nationalen Ruhms und der nationalen Größe. Die Parole lautet: entweder wir oder sie. Die Lemuren mit malaiischen Kriegsmessern und Yogi-Dolchen bewaffnet schneiden den atlantischen Eindringlingen erbarmungslos die Hesse ab. Die fortgeschritteneren, europäisch gebildeten Atlantier verseuchen dafür die lemurischen Meere mit chemischen Giften und verheerenden Bakterienkulturen, und zwar mit so durchschlagendem Kriegserfolg, dass dann alle Weltmeere verseucht sind. Das Meer ist mit künstlich gezüchteter Kiemenpest infiziert. Und das ist das Ende. Mensch, die Molche sterben aus. Alle? Alle, bis auf den Letzten. Sie werden zur ausgestorbenen Art. Nur der alte Öningener Abdruck des Andreas Scheuchzeri bleibt übrig. Aha. Und die Menschen? Die Menschen? Ach ja, die Menschen, ja, ja. Nun, sie werden langsam wieder aus den Bergen zu den Küsten dessen zurückkommen, was vom Festland übrig geblieben ist. Aber der Ozean wird noch lange nach verwesenden Molchen stinken. Das Festland wird durch die Flussablagerungen wieder langsam wachsen. Das Meer wird Schritt für Schritt zurückweichen. Und alles wird wieder fast so sein wie zuvor. Eine neue Legende von der Sintflut wird entstehen, die Gott wegen ihrer Sünden über die Menschen kommen ließ. Es wird auch Sagen über untergegangene mythische Länder geben, die angeblich die Wiege der menschlichen Kultur waren. Man wird vielleicht über ein legendäres England oder Frankreich oder Deutschland erzählen. Und weiter? Weiter weiß ich nicht mehr.